Wir gehen tatsächlich jetzt schon in die 6. Stunde der Night of the Pots. Das ist 18 Uhr. Hour 6. Kommt mir gerade vor, wie wenn wir erst angefangen hätten. Gerade erst angefangen hätten, genau. Ja, es groovt sich ein. Ja, das heißt, für viele von uns ist jetzt Abendessenzeit. Mahlzeit. Ja, ich habe schon vor mir stehen. Ja, ich sah es auf Twitter. Ja. Und, es gibt Gürkchen, ja, Gürkchen, gibt Brötchen und es gibt hier Augustiner natürlich. Ja, was ist schön. Auch sonst. Sind es die kleinen Gürkchen, die kann man oben in die Augustinerflasche reinstecken. Das hat einen besonderen Spaß dann. Das sind die Gürkchen, die so in den Äuglein brennen, weißt du? Kornichons. Kornichons, glaube ich. Kann ich mal fragen, was ihr mit unserem bayerischen Bier da anfangen stellt? Ja, oh, Entschuldigung. Oh, ja. Christian, du weißt doch. Wo kommt der Tequila nochmal her? Aus Mexiko, würde ich sagen. Mexiko, die machen da ja ins Bier, was kommt da oben rein? So eine Zitrone. Und Salz. Und ich dachte, in Bayern würde man da Senf und Gurke oben ins Bier reinmachen, nicht? Habe ich da was verkehrt verstanden? Das Zeug. Christian, du hörst, wir haben noch viel Aufklärungsbedarf hier. Ja, es gibt zu tun. Ein Bier-Podcast, einen weiteren. Obwohl ich ja auch nur zugereist bin eigentlich. Klaus, du könntest dir mal zum Bierseminar einladen. Oh ja, das wäre eine Sache. Hier auf dem Balkon ist langweilig. Das müssen wir richtig machen. Nein, richtig so. Mit Anstoßen. Ja, das ist richtig hier mit Anschauen und Anstoßen. Ja, genau. Apropos Anstoßen, weil ich sagte, Abendessen und kleines Päuschen, auch unsere nächsten Gäste haben uns ein Audio-File zukommen lassen. Und wir begrüßen jetzt an der Stelle Radio Kastriert. Cast groß geschrieben, also ein nettes Wortspiel, wahrscheinlich aus Podcast, Radio und irritiert vielleicht? Ich dachte, die kommen bei mir aus der Ecke hier, so Trier. Ja, wir werden Trier. Ja. Wir werden es sehen und vor allem werden wir es hören. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich glaube, zu wissen von den Vorgesprächen, es wird eine Fernsehserie vorgestellt, die ich sehr gerne mag. Ich bin gespannt. Hallo und herzlich willkommen zum Beitrag von Radio Kastriert zu der Night of the Pots. Vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen. Ich bin aber heute nicht alleine hier, um unseren Podcast vorzustellen, sondern dabei ist auch der Jens. Hallo. Und der Björn. Hallihallo. Also ich möchte erstmal was ganz Allgemeines zu unserem Podcast sagen. Ihr kennt den wahrscheinlich noch nicht. Wir sind inzwischen ein Team aus 7 Leuten. Unseren Podcast gibt es seit 2015. Unsere Webseite lautet radio-kastriert.de oder ihr erreicht uns auch über Twitter unter @kastriert. Unsere Episoden gibt es jeden Sonntag ab 20 Uhr und ja, eine Episode dauert so je nachdem eine bis anderthalb Stunden, je nachdem, ja, wie wir im Flow sind halt. Wir versuchen auch so ein bisschen für euch zu variieren, also versuchen da Abwechslung reinzubringen, indem wir nämlich auch mal Aufnahmen von unterwegs machen. Das heißt dann bei uns Radio Kastriert on Tour, da sind wir in Restaurants unterwegs, machen irgendwelche Unternehmungen. Zuletzt waren beispielsweise zwei von unserem Team in Dötinchem bei der Frauenfußball-EM Schweiz gegen Island. Wir haben uns da definitiv das attraktivste Spiel für euch ausgesucht. Einfach mal reinhören, ist bestimmt was für euch. Wir sind kein Podcast, der auf irgendein Thema grundsätzlich beschränkt ist. In unseren geraden Episoden sind wir erstmal von den Themen komplett unabhängig. Bei unseren ungeraden Episoden, dazu sagen die anderen beiden gleich was. Und zuletzt haben wir eine ausführliche Trailer-Besprechung von Star Wars 8 gemacht. Da ist ja der zweite Trailer rausgekommen, habt ihr hoffentlich alle gesehen. Ja, und ansonsten sprechen wir eben über Zeitgenössisches, haben regelmäßig Gäste, also aus anderen Podcasts oder auch YouTuber. Also zuletzt hatten wir auch ein Technik-Special, da war beispielsweise bei uns das Technik-Faultier von YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist ja relativ bekannt, hat irgendwie 115.000 Abonnenten und ja 2.000 Videos. Bei den ungeraden Episoden ist das ein bisschen anders, da halten wir uns ein bisschen mehr an die Themen Filme, Spiele und sowas. Besonders Jens und ich berichten da gerne aus dem Nähkästchen, was wir so dann in der vergangenen Zeit gespielt oder geguckt haben. Und wenn da was Erwähnenswertes dabei ist und wir Lust haben, darüber zu reden, dann quatschen wir auch darüber. Dadurch, dass wir viel gemeinsam spielen, reden wir dann auch oft über ein Spiel, das wir beide gespielt haben oder ja, und so allgemeine Themen halt auch, was Videospiele oder Filme angeht. Wenn es da irgendwelche aktuellen Themen gibt, dann quatschen wir darüber. Oder wenn wir irgendwelche Ausflüge gemacht haben, die Filme oder Videospiele beinhalten, dann quatschen wir da auch ganz, ganz gerne mal drüber. Haben da aber auch gerne auch Gäste aus unserem eigenen Team dabei, aber auch aus anderen Podcasts, die ja dann auch zu dem Thema was zu sagen haben. Sondern auch immer mit dabei. Ja, und ein zentraler Bestandteil unseres Podcasts ist immer wieder das Spielchen, was gemacht wird, egal ob bei den geraden oder ungeraden Folgen. Das heißt, das ist ein Element, was zur Sendungsstruktur gehört, was das Ganze so ein bisschen auflockern soll und ja, die Crew und auch die Hörer so ein bisschen zum Nachdenken bringen soll. Ja, um euch da einen groben Überblick zu verschaffen, haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet, der allerdings nur einen kleinen Teil unserer Spiele vorstellen kann. Die volle Auswahl findet ihr dann natürlich auf unserer Website radio-kastriert.de. Und dann würde ich sagen, hört doch mal rein. Ich habe heute für euch ein Spiel vorbereitet. Castuel! Wir haben 20 Hörer gefragt. Nenne etwas, das man im Supermarkt schon vor der Kasse essen möchte. Erdbeeren. Jetzt haben wir 40 Hörer gefragt. Was verbindet ihr mit der EM 2016? Jürgen Klopp. Wir haben 60 Hörer gefragt. Das ist nützlich für ältere Menschen. Rollator. Ja, hatte ich auch zuerst gedacht, ist aber leider nicht dabei. Sorry. Alter, du bist... What? Jetzt haben wir 80 Hörer gefragt. Nenne etwas, das gut riecht. Parfüm. Jawohl, Top-Antwort für den Björn. 36 Hörer. Leck mich in der Tasche. Auf diese Folge habe ich ein Spiel mitgebracht für euch. Wir spielen eine Runde Wer bin ich, würde ich sagen. Lexi, hau rein. Ich höre. Okay. Weiblich? Ja. Kommst du aus Amerika? Nein. Mhm. Gibt's die Person wirklich? Ist sie in unserer Realität? Ja. Kommt die Frau, über die wir sprechen, aus Europa? Ja. Okay, kommt sie aus dem Entertainment-Bereich? Nein. Kommt sie aus der Politik? Ja. Ich will es jetzt schon sagen, aber es ist... Ich hab's auch. Ich dachte schon, vor der Frage von der Politik wollte ich es eigentlich schon sagen. Ja, ja, wegen Europa, ne? So, Angela Merkel. Nein. Ach, verdammt. Theresa May. Ich hasse dich. Ja! Oh Mann, krass, Alter! Wir spielen eine Runde Blamieren oder Kastrieren. Ne? Also okay. Wer als erstes 5 Punkte erreicht, der hat gewonnen. Eure Buzzer habt ihr schon getestet? Tipp ich mal, ja, ja, ja. Das sieht sehr gut aus. Nochmal? Ich liebe diese Buzzer. Hallo. Hallo. Ja. Nicht machen. Es macht mich nervös. Gleichzeitig. Wie fängt die deutsche Nationalhymne an? Oh, fuck, wie knapp war das denn? Einigkeit und Recht und Freiheit. Das ist damit der erste Punkt für den Jens. Frage Nummer 2. Was galt bis 2011 in Russland nicht als alkoholisches Getränk? Das war der Jens. Champagner. Nein, es war tatsächlich das legendäre, tolle Getränk, dem wir hier auch frönen. Es ist das Bier. Echt? Wie lautet die Summe aller Zahlen von 1 bis 100 addiert? Ei! Ah, Paco. Also, es ist doch so, man hat einmal die 100 und die 0, das sind 100. Dann hat man die 99 und die 1, das sind 100. So, und dann muss man doch im Prinzip durchzählen. Bis 49, bis 49 hat man so viele Hunderter zusammen. Und dann kommt noch die 50 da drauf. Das heißt, 5050. Du verblüffst mich, das ist vollkommen richtig. 5050 ist die richtige Antwort. Ich habe vorbereitet, eine Runde wahr oder falsch. Oh. Oh, sehr gut. Ja. Top Behauptung Nummer 1. In Norwegen zahlen die Menschen im November halbierte Steuern, um mehr Geld für Weihnachten zu haben. Ja, das ist wahr. Über 50% der Abiturienten mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bewerben sich nach ihrem Studium bei McKinsey. Wo denn? Wo? Deutsche Studenten? Bei ja. McKinsey. Nein. Falsch. Behauptung Nummer 3. Die Ameisenart. Jetzt geht's los. Mycocephalus smithii besteht nur aus weiblichen Tieren, die sich durch Klonen fortpflanzen. Er ist falsch. Also ich sag, das ist wahr. Im Cast. Und ich habe mir heute wieder mal Zitate-Raten ausgesucht. Hör zu, vielleicht unterscheidet sich deine Massagemethode von meiner, aber die Füße einer Frau zu berühren. Hey! Paco. Pulp Fiction. Ja, ja. Richtig. Carpazo, oder? Verpiss dich, Corporal. Alles klar. Ach, und noch was. Jedes Mal, wenn du vor dem Captain salutierst, machst du ihn zur Zielscheibe für die Deutschen. Also tu uns einen Gefallen und lass das. Ganz besonders, wenn ich neben ihm stehe. Kapisch? Florenz? Apocalypse Now? Nein. Na, verdammt. Das ist nicht richtig. Okay, wer bist du? Nishishi Panileide! Nishishi Panileide! Balpopulipo! Domerleflik! Was redet der da? Ich glaube, er spricht Französisch. Französisch? Welcher Chinese spricht denn Französisch? Sag ihm, er soll aufhören und richtig reden! Wie soll ich das machen? Ich kann kein Französisch. Daniel! Sprich. Jens? Rush Hour. Richtig. Und zwar möchte ich gerne Filmmusik euch vorspielen, aber in 8-Bit-Sounds. Boah. Ich hab's, aber ich kann nicht Enter drücken. Ah, da. Contact, Contact, Contact. So, da hat der Carsten schon gebuzzert. Also Ghostbusters, erstmal um das aufzulösen. So sieht's aus, richtig, Ghostbusters. Schöne Version, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat jetzt echt was gedauert, bis ich die Rocky Horror Picture Show erkannt habe. Aber das war ein richtig schönes 8-Bit. Ja, das war's soweit von unseren Spielen. Und um euch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie es dann im richtigen Leben bei uns im Podcast abgeht und wie so ein Spiel unter Wettkampfbedingungen funktioniert, habe ich einfach mal ein Spiel vorbereitet, wo jetzt der Jens gegen den Björn mal antreten kann, nämlich das Spiel 8-Bit-Raten. Das ist das, was ihr zuletzt auch in dem Video gehört habt. Und ich würde das gerne mit euch beiden auch mit Filmmusik spielen. Ja, Herausforderung angenommen. Sehr gerne. Wir sind ja schon trainiert in dem Spiel, ein klein wenig. Würde ich sagen, ich schmeiß einfach mal die Kiste an. Ihr haltet eure Buzzer startklar. Jawohl. Und dann fangen wir an mit dem ersten Lied. Ich kenne es, ich schäme mich gerade ein wenig. Ja, ich kenne das Gefühl, Jens. Also ich habe irgendwie so ein Bild dazu, wie jemand dazu eine Straße runterschlendert. Könnte aber ja, auch ganz sein. Genau. Ganz genau das richtige Bild ist das. Ey. Soll ich auflösen? Ja. Austin Powers. Ja, wirklich bunter Anzug, ja, okay. Ja. Next one. Okay. Der Jens hat gebuzzert. Beverly Hills Kopf. Jawohl, so sieht's aus. 1-0 für den Jensemann. Und weiter. Ja. Der Jens hat gebuzzert. Back to the Future. Das ist Zurück in die Zukunft, richtig. 2-0 für Jens. Ich lasse es für die Zuschauer noch eine Sekunde laufen. Ah, da hätte ich es erkannt. So 20 Sekunden nach dem Jens. Ja, ja, richtig. Das war ja, knapp. Aber Zurück in die Zukunft macht mir leider keiner was vor. Ja, so sieht das aus. Okay, dann haben wir jetzt schon, sind wir schon jetzt bei dieser Kurzfassung, beim vorletzten Lied. Das solltet ihr auf jeden Fall beide kennen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Batman. Batman. Richtig, 2-1. Immer noch für den Jens, aber Björn holt auf. Nächstes Lied. Da hat der Jens gebuzzert. Ja, der Björn war zuerst. Oh, der Björn war zuerst, yo. Die Adams Familie. The Adams Family, das heißt, wir haben jetzt 5 voll und es steht unentschieden. Tja, könnte ich mitleben. Dann gibt es jetzt aber ein... Nee. Jetzt gibt es einen Entscheidungstrack. Ich wollte mich um die Niederlage drücken, so ein Mist. Seid ihr bereit? Ja. Der Björn hat gebuzzert. Der Fluch der Karibik. Oh. Der Fluch der Karibik, das ist vollkommen richtig. Was eine Aufholjagd von Björn. Und damit gewinnt der Björn 3-2. Yeah! Gratuliere. Feuerwerk, yeah. Luftschlagen. Ja, und das war jetzt halt so ein neues Spiel, was bei uns kommt. Das haben wir bis jetzt einmal gespielt. Das war jetzt hier auch so eine Art Probelauf. Und das gibt es in der Zukunft häufiger von uns. Ja. Ja, was gibt es denn bei uns noch so? Bei uns gibt es außerdem sonst noch zwei Neuzugänge. Das sind einmal Hanni und Lexi. Die haben früher einen Hearthstone-Podcast gemacht. Und da ist der Paco irgendwann mal auf ihren Podcast gestoßen. Dann waren sie bei uns zu Gast. Und jetzt hat es sich so ergeben, dass Hearthstone zwar ganz gut ist, um hin und wieder mal drüber zu reden, aber einen regelmäßigen Podcast haben die Jungs sich dann überlegt, ist ihnen nicht genug Gesprächsstoff, deswegen sind sie jetzt bei uns, sie sind zu uns gekommen, haben in regelmäßigen Abständen mittwochs um 20 Uhr ihre Hanni und Lexi Show, in der sie über, ja, eigentlich schon mehr über Gott und die Welt reden können. Und da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören, auch zu erreichen unter radiokastriert.de. Am besten macht ihr euch selber einen Eindruck, indem ihr euch hier den kleinen Zusammenschnitt anhört. Die Hanni und Lexi Show. Mit Hanni und Lexi. Hinter den Mikrofonen. Hanni und Lexi. Viel Vergnügen wünschen. Ihnen Hanni und Lexi. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Hanni und Lexi Show, dem einzigen deutschen Laber-Podcast, der sich schon vor dem Frühstück die Zähne putzt. Aber dann schmeckt der frisch gepresste Orangensaft doch gar nicht mehr. Das ist dann viel zu bitter. Nee, das ist dann wie so eine kalte Dusche, weißt du, bevor ich mir dann jeden Morgen meine 3 rohen Eier reinknalle. Da gibt's so ein Getränk, das nennt sich Bitter Lemon. Ja, nee, bin nicht so der Kohlensäure-Typ. Falls ihr jetzt keine Ahnung habt, wo ihr gerade gelandet seid, das ist die Hanni und Lexi Show. Ich bin der Hanni. Ich bin der Lexi. Und unser Podcast geht über alle möglichen Themen, die euch garantiert interessieren und bewegen. Also ein bunter Blumenstrauß aus Gesellschaft, Popkultur und Wissenschaft bieten wir euch. Oder zumindest versuchen wir euch zu bieten. Und damit ihr mal einen kleinen Einblick darüber gewinnt, wie wir ticken und was euch so erwartet, gibt es heute einen kleinen Anstieg über ein hochkomplex wissenschaftliches Thema. Genau, nämlich, warum haben Kühe eigentlich verdammt nochmal diese dämlichen Flecken? Das will einfach nicht in meinen Kopf rein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich hoffe, dass Alex sich vorbereitet hat, denn ich werde jetzt erstmal ein bisschen rummotzen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum Kühe Flecken haben. Gibt es da irgendeinen genetischen Vorteil zu? Weil im Endeffekt sind die dadurch ja nur noch auffälliger. So Flecken, ich meine, die fallen ja auf. Wenn wir uns mal vorstellen, es gibt jetzt so eine grüne Wiese und da sind so ein paar Wölfe unterwegs und die haben Bock, irgendwelche Kühe zu reißen. Dann müssen die sich nur umschauen und nach weißen Flecken Ausschau halten und schon sehen sie da eine riesige Herde. Ich meine, wenn es wirklich nach Selektion gehen würde oder sowas, jetzt mal ganz übertrieben ausgedrückt, müssten die Kühe ja eigentlich grün sein, damit sie sich ihrer Umgebung anpassen und weniger auffällig sind. Grün meinst du? Du meinst, dass Kühe stattdessen lieber im Wald abhängen sollten und da dann rumweiden und sowas meinst du? Nein, das würde ich, logischer finden. Oder zumindest so eine rein braune Farbe. Ja, aber warte. Sie stehen doch nur rum. Die bewegen sich ja nicht. Und ich glaube, so Raubtiere, die achten ja auf Bewegung, weißt du? Und die stehen ja nur rum. Und ich kann dir mal einen kleinen Hinweis geben, also nur so einen kleinen Hinweis. Diese Flecken, die sollen tatsächlich in der Bewegung, diesen hellen und dunklen Stellen, sollen die tatsächlich irritierend, optisch irritierend sollen die wirken. Ach so, ja gut, dann hast du es jetzt schon aufgeklärt. Ja, easy aufgeklärt. Ja gut, dann wäre das ja geklärt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser kleiner Podcast. Hoffentlich konnten wir euch was mitgeben. Ich bin jetzt ein bisschen einen Ticken schlauer, ich habe mich auch schon wieder beruhigt. Mein Puls ist so um die 80, das ist ganz in Ordnung, oder? Das ist, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen zu niedrig. Ja, vielleicht sollte ich mal einen Kaffee trinken oder sowas. Mach das mal lieber. Alles klar, bis dahin könnt ihr euch ja mal unseren Podcast reinziehen und wenn ihr Spaß habt, dann könnt ihr auch regelmäßig mal reinhauen. Viel Spaß, Leute. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Okay, das war's von der Hanni und Lexi Show. Ich hoffe, ihr habt da einen guten, oder wir hoffen, ihr habt da einen guten Eindruck bekommen. Das war's aber noch nicht ganz mit Radio Kastriert. Wir haben bis jetzt so über den Stamm-Podcast gesprochen. Inzwischen ist das Projekt Radio Kastriert aber schon über mehrere Podcasts verstreut, sag ich mal. Einer davon ist der Kneipenplausch. Also wir nehmen bei Radio Kastriert grundsätzlich in Studioatmosphäre auf. Das heißt, wir sitzen zusammen, es ist ruhig und wir sind halt abgeschirmt von der Außenwelt. Der Kneipenplausch soll dazu so ein gewisses Kontrastprogramm sein. Und da ziehen dann zwei von unserer Truppe mit Kragenmikrofon und mit dem Tischmikrofon von Kneipe zu Kneipe. Und dann kann man mit denen quasi so ein Saufabend erleben, sag ich mal. Und zuletzt war dann da Geocaching, haben die zusammen gemacht oder waren in einem Rätselraum Ruhrpott in Bochum und mussten da in so einen Harry Potter Raum Rätsel lösen. Wenn ihr mal in den Kneipenplausch reinhören wollt, dann schaut mal auf kneipenplausch.de nach oder eben bei iTunes. Aber auch hier wollen wir euch natürlich einen kurzen Eindruck vermitteln, wie der Kneipenplausch so tickt, dass ihr mal beurteilen könnt, ob das was für euch ist. Und das haben wir wieder in Form eines Spielers vorbereitet. Ja dann, hast du ein kleines Pilz bestellt? Nee, ich habe einen Pilz bestellt. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt eine Fingerhüte bringen. Wir haben mit der Vorspeise ein bisschen überstehen. Das stimmt leider. Aber wenn man Arsch voll hat und Hunger, ne, dann passiert das schon mal. Okay. Da fällt mir ein, wieso gibt es in der neuen Mitte keinen Puff? Ist das der Anfang eines wunderbaren Witzes oder einfach eine ernst gemeinte Frage? Also wenn du eine Super Soaker voll Katzenpisse hast und damit durch die Oberhausener Altstadt jagst und damit beschießt du die Leute, freuen die sich darüber oder finden die das eher nicht so gut? Also in der Oberhausener City, muss ich echt sagen, ist das Klientel so, dass sie teilweise gar nicht merken würden. Einzelne, weiche, glattrandige Klümpchen leicht auszuscheiden, da habe ich oft. Typ 5. Ja, also Typ 5 habe ich oft, weil ich viel Gemüse esse. Hättest du Lust auf Griechisch? Griechisch kann man auch sehr gerne. Und danach vielleicht noch was essen? Das wäre gut. Ja, zum Trinken darf ich Ihnen schon was mitbringen? Oder? Ja, zwei Pilzchen. Ja, für mich auch bitte. Ja. Jemand weiß? Nein. Ich glaube, das sind keine Kartoffelball. Wieso denn? Weil da steht oder wahlweise. Ja, oder wahlweise. Ja. Ja, wenn du wahlweise möchtest, dann ist das das oder. Da steht aber nicht wahlweise mit, sondern oder wahlweise. Aber du kriegst doch dann keinen Spargel mit Kartoffeln. Das ist wieder, wie wird der Spargel sagen, Drehschade? Das ist Affenscheiße. Das ist ein relativ großes Stück, ne? Nee. Weißt du nicht? Das ist ein Riesending. Dankeschön. Und jetzt guck dir nochmal mein Stückchen Fleisch auf den Teller an. Wenn ich nicht vorher schon. Wieso denn Drillinge? Drillinge? Ja, wieso, was macht die Drillinge aus? Die Drillinge, was die ausmacht? Ja. Drillinge sind kleine Kartoffelchen, die man eigentlich wie Pellkartoffeln gart und mit Schale isst. Ja, genau, das kenne ich hier von der Steakbude auf dem Karlsplatz. Genau, warum die Drillinge heißen, kann ich ja nicht sagen. Ach so. Die heißen einfach so. Vielleicht hängen da immer beim Ernten drei aneinander. Möglicherweise. Von dieser Kartoffelart. Ja. Oder immer drei haben den gleichen genetischen Code. Code. Code. Ich hatte sonst nicht so Probleme, aber der Strohhalm, der tropft die ganze Zeit auf meine Hand. Mein Gott, guck dir das an. Dann machen wir hoch, einmal hochbiegen, damit er wieder reinläuft. Wie geil ist das denn? Leck mich am Arsch. Boah, guck dir mal an, wie dünn dieses Gebäude ist, dieses Hochhaus. Ja, ey, manchmal, ist wenn der Wind drin ist, das schaukelt richtig oben. Ja, wenn der Wind drin ist. Hier ist die Etage, wo es Bier gibt. Ja, genau. Alles klar, okay, dann bis später. Ne? So, okay. Man kann ja nackig hinter den Garten rumrennen, man kann nackig am FKK-Strand rumrennen. Nur sobald die Erektion kommt, sollte man das schleunigst am Bauch legen, weil das sonst sehr anstößig wird. Guck mal, da vorne ist der Frittenfritze. Frittenfritze. Fittenfritze. Aussprache ist nicht mehr ganz deutlich, leider. Habe ich mir anders vorgestellt. Eins Liga, eins Lauf, zwei Einzelne geschlechtlich. Charisma habe ich letztens beim Zahnarzt wegmachen lassen. Der hat mir drei Löcher gebohrt, um Charisma wegmachen zu machen. Ah, und hat dann verblombt, aber nicht mit Zellophan, sondern mit Chromosomen. Trump sich ja gerade mit Kanadiern und mit Mexikanern anlegt. Ich habe kein Wort verstanden. Echt nicht? Echt? Ja. Doch, ein Schock. So, anlegt. Habe ich nur so gesagt. Was? Du hörst einfach nicht zu. Ich habe dich nicht verstanden, weil ich blau Wobei bin. Wobei der Trump sich ja mit den... Immer noch? Wer denn? Blau? Blau? Ja, ich bin immer noch blau. Vielleicht ist das ja gerade ein Qualitätsmerkmal für Transvestiten, dass die meisten passabel sind, weil du es halt nicht wahrnimmst. Ja, also die Möglichkeit, dass man jemanden gesehen hat von diesen Leuten, war gegeben, als wir seinerzeit die Schiffsfahrt nach Köln gemacht haben. Die Kollegen aus Köln, die werden jetzt sie zuhören, die werden wissen. Da war Christopher Street, der du Pfeife. Guck mal, Fruchtoase, sagen wir mal so richtig schöne, saftige Pflaume holen. Ich hab verschluckt mich. Ja, Yoda. Deutsch gelernt bei Yoda, du hast. Yoda. Wie sieht das denn jetzt aus? Wie lange braucht man fußläufig bis zu dem Laden von dir? Woher soll ich das denn wissen? Wo ist der denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, der wäre hier in der Nähe. Wie heißt der denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Wo müssen wir hin? Seid da ein Krankenhaus? Wo? Im Hintergrund? Hä? Da hinten im Hintergrund. Vor die Wolken. Ach so, im Hintergrund vor dem Vordergrund? Nee, oder ja, da vor die Wolken. Ja. Da das Ding mit der eckigen Fensters. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Henry Porter. Ich habe nicht einen Film gesehen. Henry Porter. Okay. Folgt mir. Du hast den Ständer? Ja, klar. Okay. Ich habe einen Ständer. Lumos Crepusculum. Ah, das ist ja schon mal schön. Ein Licht, ein Licht. Hammerlicht. Guck mal. Hammerlicht. Eine von den sieben, die führt aus zum Glück. Eine andere wirft den Trink um Jahre zurück, da will ich ja nicht. Die Zwillinge von uns enthalten nur guten Nesselwein. Die Zwillinge, die zwei gleiche. Wir sind hier gerade voll am Verkacken, merkst du es? Ja, sicher. Ein Fiat 500 kann niemals einen Porsche essen. Aha. Kommt noch danach. Wenn einer richtig geil ist und der andere keinen Bock hat, dann ist der eine auf jeden Fall angespannt. Dann nennt man das Ehe. Weißt du, wer weiße Sitzgarnituren mag? Igel. Fliegen. Richtig. Richtig, fliegen. Eine Frau sitzt in der Mitte und 10 Kerle stehen drumrum und dann gibt es eine Riesenschweinerei. Zwei große Pilz. Also ihr merkt schon, Radio Kastriert ist ein Podcast, der sehr breit aufgestellt ist. Wir haben viele Elemente, die damit einfließen. Nebenbei Produktionen wie den Kneipenplausch oder jetzt auch ein, ja, ich sag mal, ein Herzensstück, was Paco, Björn und ich uns ein wenig erfüllt haben. Wir haben nämlich noch ein weiteres Element in die Podcast-Runde mit aufgenommen. Mhm. Ja, wir reden über die Serie Rick and Morty. Eine kleine Vorschau, beziehungsweise die ersten Folgen hört ihr schon auf rickandmorty.kastriert.de. Und ja, als kleines Sneak Peek haben wir da auch einen kleinen Einspieler mitgebracht und den könnt ihr euch jetzt anhören. Das ist der deutsche Rick and Morty Podcast von Radio Kastriert. heute geht's in die Vollen. Heute starten wir mit der ersten Folge von der ersten Staffel Rick and Morty. Also die Szene, die, ich finde die super, weil die verrät eigentlich schon so ziemlich vieles über Rick. Zum einen, dass er dem Alkohol nicht abgeneigt ist und zum anderen, dass er total wirr ist. Dieses immer dieses schleimig angekrochene und dann hintenrum in den Arsch treten, ne? Ich will nicht meine Grenzen überschreiten, es ist dein Haus, deine Welt, du bist Julius Caesar, aber... Und dann, das ist jetzt kommt meine Meinung. Genau, hier. Das ist so großartig einfach. Und so, und auch wie er seine Tochter um den Finger wickelt, nur weil er die Eier lobt. Ja. Hast alles aus den Eiern rausgeholt. Ja. Hätte das deine Mutter noch erlebt. Und dann klingelt plötzlich das Telefon. Und am anderen Ende ist Rektor Vagina. Kein Zusammenhang. So. Bam, du bist der größte Rick. Was kann ich dir vom Baum pflücken? Wie diese Bäume überhaupt aussehen, ne? Ja, wie Hoden. Wie alles. Wie alles. Ja. Also ja? Das ist schon eine eindeutige Richtung, in die die designt sind. Und vom bevor Analkanal Marty... zur Vagina. Ja, genau. Sehr gute Überleitung. Dankeschön. Sehr immer schön. Immer von vorne nach hinten wischen. Okay, kommen wir zur Szene. Ja, und so Rick sagt nur, nicht drüber nachdenken, weiterrennen. Ich denke einfach nicht drüber nach, was da gerade aus hier rausgekommen ist und an Altersschwäche gestorben ist. Ja. Ein bisschen Rotze. Die fahren dann da an ihrem kleinen Bötchen, an diesen Puppen vorbei, auf so ein etwas... Achso, man muss übrigens sagen, dass sie ja eigentlich in Scheiße fahren, ne? Ich wollte gerade fragen, die fahren doch da in Scheiße, oder? Doch, die das fahren, ist Scheiße, ja. Ja. Zum Dickdarm fahren die, durch den Dünndarm. Und das ist genau die Stelle, wo mich Rick und Morty für immer gefangen hatte. Bleibt dran und lauscht den Worten von Jens, Paco und Björn, damit ich's nicht machen muss. Tja, wir hoffen, ihr habt einen guten Überblick über Radio Kastriert und die Nebenprojekte erhalten. 30 Minuten sind natürlich nicht wirklich viel. Deswegen war das jetzt wirklich in aller Kürze und vielleicht auch ein bisschen gedrungen. Deswegen solltet ihr euch auf jeden Fall mal selbst ein Bild machen. Schaut mal vorbei auf radio-kastriert.de. Da findet ihr unseren Hauptpodcast und all unsere Nebenpodcasts auch. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, würde ich sagen, oder? Genau. Ja, richtig, macht das. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht hören wir uns und ja. Und Dankeschön, dass wir dabei sein durften. Viel Spaß noch bei den anderen Folgen bei Night of the Pods. Ciao. Tschüss.